Herr Doktor Clown, Sie heißen nicht nur Clown, Sie sind auch Clown. Der berühmte Clown Biko, ein merkwürdiges Zusammentreffen. Wie erklärt es sich? Dieses Phänomen verblüfft alle, meine Herren. Die Identität meines Namens mit meinem Beruf, auch wenn es nur eine phonetische Identität ist. Nur phonetisch. Ah ja, nicht orthografisch. Orthografisch nicht. Orthografisch besteht herzlich wenig Übereinstimmung. Meine Berufsbezeichnung Clown schreibt sich, wie jedermann weiß, C-L-O-W-N. Mein Name Clown dagegen, K-L-A-U-N. Ein eklatanter Unterschied. Also ich könnte niemals Clown werden. Ja. Es gelingt mir nicht, Menschen zum Lachen zu bringen. Trotz aller Bemühungen. Menschen zum Lachen bringen. Große Kunst, meine Herren. Es gehört Begabung dazu und unendliche Ausdauer. Sie gelten als Clown mit besonderer Noblesse. Deshalb haben wir Sie angeschrieben. Wir, das Direktorium der Firma Horter Gartengeräte, beabsichtigen, eine Werbekampagne für unsere Produkte zu starten. Schredder, Meyer, Heckenschneider, die bekannt Bedienungsleichen. Und zwar eine humoristische Kampagne. Kaufanstoß durch Clownerie, meine Idee. Allerdings ist es leider eine Branchenweisheit, dass Komik in der Werbung kaum ankommt. Ja, das ist das Problem. Die Leute lachen, aber kaufen nicht. Ja, das ist das Dilemma, vor dem wir stehen. Ja, wir sagen es Ihnen offen und unverblümt, Herr Dr. Clown. Damit Sie sich keine zu hochgeschraubte Gagenhoffnung machen. Die Gage betreffen keine zu hochgeschraubte Hoffnung, Doktor. Das Ganze ist eher ein Experiment. Experimentalwerbung. Meine Idee. Aus Liebe zur clownesken Kunst. Wir alle, Herr Dr. Clown, das gesamte Direktorium der Firma Horter Gartengeräte sind Liebhaber der clownesken Kunst. Ihrer Kunst. Der Kunst des großen Clowns Biko. Wir dachten an eine erste Serie von 6 Spots zu 25 Sekunden. Vielleicht auch 8 Spots zu 20 Sekunden. Sie sind immer noch verwundert, meine Herren, dass ich nicht nur Clown bin, sondern auch Clown heiße. Nomen sit professio. Das sagte ich mir eines Morgens beim Zähneputzen. Es war ein fahlbleicher Vorfrühlingstag mit Andeutungen von Eisblumen auf der Badfensterscheibe. 14 Lenze zählte ich damals. Mein Vater hatte mich für das Studium der Jurisprudenz ausersehen. Ist das möglich? Jurisprudenz? Der große Clown Biko um ein Haar Jurisprudenz. Ihr Herr Vater, wie nahm es auf? Billigte er den Berufswunschwechsel? Selbstverständlich nicht. Mein Vater drohte mich zu enterben und zu verstoßen. Meine Mutter schluchzte tagelang an ihrer Frisierkommode. Und Sie? Ich blieb hart. Sie wurden Clown. Ich studierte Jurisprudenz, promovierte summa cum laude. Wie? Aber, Doktor... Unterbrechen Sie mich nicht! Oh, sorry. Dann wurde ich Clown. Der berühmte Clown Biko. Und bin es geblieben. Ich erwarte einen Anruf von meiner Frau... Ich hoffe, es ist Sorge getragen worden, dass man Sie sofort mit mir verbindet. Selbstverständlich, die Zentrale ist informiert. Ist die Zentrale informiert, Klefisch? Was ist... Fräulein Wirth, hat Zentrale Order, Anrufe Dr. Clown unverzüglich hochzustellen? Anrufe Dr. Clown auf Konferenzraum. Ist eingegeben, Herr Direktor Lippert. Danke. Herr Dr. Clown, Sie hören es, die Order steht. 25 Sekunden sind eine verdammt kurze Zeit. Meine Nummern dauern alle über 10 Minuten. 25 Sekunden Nummern sind was für Pausenclowns, meine Herren. Ich empfehle Grübig oder Tartello. Frau Erst dient dieses Gespräch nur zur Positionsklärung. Wir sind nicht um jeden Preis zum Abschluss entschlossen. Wie gesagt, Komik verkauft meist nur sich selbst. keine Ware. Allerdings halten wir es für denkbar, dass der gartentechnische Sektor aus diesem Raster herausfällt, wenn die Komik nobel und keinesfalls grobschlächtig ist. Meine Komik ist keinesfalls grobschlächtig, sondern durchaus nobel. Unsere Produktpalette bezielgruppt vor allem den Hobbygärtner. Der Hobbygärtner braucht seelischen Beistand bei all den Enttäuschungen, die ihm sein Hobbygarten bereitet. Hortag, Heiterkeit. Das dachten wir uns als grundlegende Assoziationsschiene. Und durch Ihre Komik, Herr Dr. Clown... Es gibt keine guten Clowns mehr. Der Clown ist eine aussterbende Spezies. Gehen Sie in den Zirkus, meine Herren. Was sehen Sie? Kunstreiter, Kaskadeure, Raubtierbändiger, Equilibristen. Aber keine Clowns. Keine wirklich guten Clowns. Ich bin der Letzte. Gerade deshalb. Herr Dr. Clown, Sie müssen der Welt zeigen, was ein guter Clown bewirken kann. Auch in der Produktwerbung. Ja, versuchen Sie es mit Tartello. Derzeit gastiert er in Malmö oder Trelleborg. Meine Frau kann Ihnen seinen Agenten nennen. Nein. Wir dachten schon an Sie, Dr. Clown. Wenn Clownesque-Werbung, dann Biko. Das Restrisiko bleibt groß genug. Risiko, ja. Wir gehen ein Risiko ein. Es kann nicht oft genug gesagt werden. Dennoch haben wir uns zu der Einladung an Sie entschlossen. Aus Liebe zur clownesken Kunst. Es geht uns darum, dem Hobbygärtner die Angst vorm Hobbygärtnern zu nehmen. Mithilfe Ihrer Kunst. Wir dachten an etwa 2.000 pro Spot. Bei 6 Spots wären das 12.000. Bei 8 sogar 16. Wir sind im Zwiespalt. Einerseits unsere Liebe zur Kunst. Andererseits Effizienzdruck, Sparzwang, Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Aktionären. Das Problem ist nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein dramaturgisches. 25 oder gar 20 Sekunden sind zugegebenermaßen keine große Zeitspanne. Wenn wir Ihre bekannten Biko-Nummern einbringen wollten, dann müssten wir extrem verknappen. Vielleicht die Teekannennummer, meine weltberühmte Teekannennummer. Auf ihre allerwesentlichsten Elemente reduziert. Die Teekannennummer wäre fantastisch. Wenn auch nicht mit Teekanne. Wie Sie wissen, stellen wir keine Teekannen her, sondern Gartengeräte. Schredder, Mäher, Heckenschneider, die bekannt bedienungsleichten. Wäre schon gut, Schröder. Aber die Teekannennummer zum Beispiel mit unserer H17 Komfortgießkanne mit Düngerinfusor und regulierbarer Sprengtülle, das wäre ein Hammer. Es ginge übrigens nur in der Mittagszeit. Vormittags trainiere ich in der Manege. Nachmittags arbeite ich im Hotel und nehme mit meiner Frau den Tee ein. Terminmäßig wären wir flexibel. Das muss nur mit dem Produktionsteam abgecheckt werden. Rummel soll Flöts kontakten. Oder Kliffisch, sehen Sie da Probleme? Und natürlich meine Frau. Was ist los? Kein Auftritt, keine Aufnahme ohne meine Frau. Ich muss sie in meiner Nähe wissen, sonst kann ich nicht arbeiten. Das wäre kein Hindernis. Ihre Gattin kann gern den Dreharbeiten beiwohnen, falls sie sich nicht einmischt. Und auch nicht die Teekannennummer. Sie ist mir zu kostbar. 28 Jahre, meine Herren Gartengerätehersteller, habe ich an der Teekannennummer geschliffen und gefeilt. Sie ist bereits aufs Äußerste verknappt. Versuchen Sie es mit Tartello. Ich werde Ihnen einen Empfehlungsbrief schreiben. Okay, 2,5. Falls der Aufsichtsrat mitzieht. Bei 6 Spots damit 15.000, bei 8 sogar 20. Ob Konsul Tretmann das absieht? Ich esse mittags nur eine Kleinigkeit. Auch abends vorm Auftritt. Nur eine Kleinigkeit, ein Käsebrot, ein Stück Huhn, niemals Wild. Die Hauptmahlzeit nehme ich nach der Vorstellung. Wir werden uns einigen. Ich bin fest überzeugt. Die Kampagne könnte eine Renaissance der clownesken Kunst einleiten. Hortag-Promotor, Wegbereiter. Es gibt keinen Nachwuchs. Nicht im klassischen Fach des Nummernclowns. Die jungen Leute heute sind nicht willens, die zum Erlernen unseres Berufes notwendigen Entbehrungen auf sich zu nehmen. Lieber gehen Sie in die Raubtierdressur oder aufs Hochseil. Sie sind der Größte. Unter allen Lebenden. Biko Mega-Clown. Ich habe alles erreicht. Gekrönte Häupter lagen mir zu Füßen. 20 Sekunden Spots sind unter meiner Würde. Kaffee? Was? Vielleicht eine Tasse Kaffee? Kaffee? Ich? Sind Sie wahnsinnig? Wieso? Verboten, Kaffee. Streng verboten. Meine Galle. Mein Blutdruck. Also Ihre Gattin wäre kein Hindernis. Im Gegenteil, wir würden uns freuen, Ihre Gattin bei den Dreharbeiten begrüßen zu dürfen. Kennen Sie meine Lichtstrahlnummer? Lichtstrahlnummer? Die Lichtstrahlnummer ist meine reifste. Nicht die komischste. Meine komischste Nummer ist die Teekannennummer. Die Lichtstrahlnummer ist metaphysisch. Ich gebe sie selten. Das Publikum versteht sie nicht. Lichtstrahlnummer. Sie arbeiten mit einem Lichtstrahl? Ich arbeite mit einem Lichtstrahl. Ich versuche, ihn mit einem Schmetterlingsnetz zu fangen. Selbstverständlich vergebens. Ah, die Schmetterlingsnetznummer, die habe ich gesehen in Chalons-sur-Marne. Die Schmetterlingsnetz hinreißen. In Chalons-sur-Marne bin ich nie aufgetreten. Ja, dann woanders, dann was woanders? Kaffee verboten. Mein Blutdruck. Mein Herz. Meine Gallenblase. Nikotin. Auch verboten. Seit meinem Infarkt. Alkohol sowieso. Jetzt auch schon Einschränkungen bei Fleisch, Zucker, Blähgemüse. Ich bin 71. Es geht zu Ende. Aber Herr Dr. Clown, als Künstler wachsen Sie doch weiter. Kaffee, Alkohol, Nikotin, was ist das neben Ihrer Kunst? Auch unser Eins muss zurückstecken. Ich habe Nierensteine. So. Teekannennummer, Lichtstrahlnummer. Unvergänglich, einmalig. Sie können kompensieren durch Ihre Kunst. Was tut unser einer? Allein meine Prostata. Katastrophe. So. Wir dachten zum Beispiel an folgende Szene. Wie? Sie versuchen, eine Hecke zu schneiden. Mit einer herkömmlichen Heckenschere. Es gelingt Ihnen nicht. Sie beginnen zu weinen. Da erscheint die gute Hortakfee und reicht Ihnen unseren elektronisch gesteuerten H94 Turboschneider mit Rückschlagssperre, worauf Sie Ihr berühmtes Juhu ausrufen und die Arbeit mühelos bewältigen. Na? Was halten Sie von diesem Ansatz? Meine Frau ist Dänin. Wie? Was? Dänin? Ihre Frau Gemahlin? Das war uns unbekannt. Wir sind seit 39 Jahren verheiratet. Ohne meine Frau könnte ich nicht überleben. Keinen Augenblick. Die geschilderte Szene war natürlich nur Spielmaterial. Falls Sie lieber auf eigenes Ideengut rückgreifen möchten. Teekannennummer, Lichtstrahlnummer oder auch die berühmte Klavierdeckelnummer. Das ist doch Grog. Wie? Die Klavierdeckelnummer. Die Klavierdeckelnummer ist Grog. Meine Herren, eine Grocknummer. Eine Grocknummer, Schröder, doch keine Biko-Nummer. Was machen Sie für einen Mist, Mensch? Ich schätze Grock. Auch Rivel. Rivel, Grock, Biko. Einsames Dreigestirn am clownesken Jahrhunderthimmel. Biko, der Größte. Ohne jeden Zweifel. Dazu natürlich Chaplin, Keaton, Laurel und Hardy. Irgendwo dazwischen noch Valentin, sonst nichts. Es wird auch nichts mehr kommen. Nie mehr. Okay. 3.000 pro Spot. Einverstanden, Doc? Etwas Mineralwasser. Das ist mir noch gestattet. Kaffee, Alkohol, Zigarren nicht mehr. Falls es Ihnen möglich wäre. Mineralwasser? Kein Problem. Freund wird ein Mineralwasser für Dr. Clown Dalli Dalli. Natriumarm. Natriumarm. Gekühlt? Gekühlt. Gewärmt. Gewärmt? Ein wenig. Gewärmt. Temperiert. Sofort, Herr Direktor. Lieber tränke ich Bier. Auch Bier gestrichen. Manchmal nach dem Auftritt noch ein kleines Gläschen Chardonnay. Warum ruft meine Frau nicht an? Sie müsste längst im Hotel zurück sein. Sie haben Ihre Kunst, Ihren Ruhm, unsereins nur Gartengeräte. Leben heißt sich bescheiden lernen, auch wenn es schwerfällt. Erteilen Sie mir keine Lehren. Sie Hobbygärtner. 3.000 pro Spot. Top, Doktor. Die Verträge sind schon aufgesetzt. Sie brauchen sie nur noch abzuzeichnen. Ich zeichne nichts ab. Niemals. Meine Herren, leiste ich eine Unterschrift ohne Rücksprache mit meiner Frau. Sie ist mein Geschäftspartner, mein Agent. 20.000 pro Spot sind das Mindeste. Wie? 20.000? Eine Flasche Mineralwasser, natriumarm, raumtemperiert für Herrn Dr. Clown. Danke, mein Kind. Sehr lieb von Ihnen. Keine Ursache. Verzeihung, sagten Sie 20.000? 20.000 pro Spot, Doktor? Sie hat einen entzückenden Po zum Anbeißen. Wer? Unsere Sekretärin? Ich bin etwas in Unruhe. Ein schwüler Tag. Produzieren Sie ausschließlich Gartengeräte oder auch Waffen? Waffen? Wieso Waffen? Sie produzieren Waffen? Hortag Waffentechnik? Was ist los? Waffen? Hortag Waffen? Sind Sie wahnsinnig, Picot? Waffen! Waffen! Mordwaffen! Verstümmelungswaffen! Doch keine Waffen! Gartengeräte! Schredder, Mäher, Heckenschneider, die bekannt bedienungsleichten. Waffen, Krieg, zerfetzte Leiber, grauenvoll, ganz entsetzlich. Wir produzieren keine Waffen. Niemals in ihrer Geschichte hat die Firma Horta keine Waffe produziert. Ist das nachprüfbar? Auch keine Tretminen? Nachprüfbar. Jederzeit. Dr. Clown, ich begreife nicht, wie Sie auf die Idee kommen konnten, dass wir Waffen produzieren oder Minen. Ich war Einzelkind. Das sollten Sie berücksichtigen. Hortag, Waffen. Nein, ich muss ein Sedativum schlucken. Oh, ein Einzelkind. Das wussten wir nicht. Einzelkinder haben es schwer. Schwerer als Geschwisterkinder. Kontaktschwierigkeiten, Sie verstehen. Keine Spielgefährten. 20.000, undenkbar, Doktor. Nicht 20.000 pro Spot. Insgesamt 25, äußerste Offerte. Man merkt es an meiner Kunst, dass ich kein Geschwisterkind war. Immer allein spielen musste. Auch in der Manege bin ich immer allein. Biko, Solitärclown. Ich hatte Angst, Sie würden heimlich Waffen produzieren. Jetzt bin ich beruhigt. Meine Waffenangst ausgestanden. Offenbar ein Missverständnis. Ihre Waffenangst, ein Missverständnis. Wir sprachen über Kunst, meine Herren. Wodurch unterscheidet sich die Clownskunst von der Ernstkunst? Wissen Sie es? Der Vertrag. Wir müssen einen Vertrag aushandeln. Ernstkunst? Ein Konzert, das zustande kommt. Clownskunst, ein Konzert, das nicht zustande kommt. Das ist der Unterschied. Zustande kommen, nicht zustande kommen. Ja, Direktion Kleefisch. Das ist Elke. Geben Sie her. Augenblick. Krajek, was ist? Wieso Krajek? Verdammt, was will Krajek? Ist sie verunglückt? Im Hospital. Nein, nein, keine Sorge. Krajek, wann? Wo? Unter Kontrolle. In Ordnung. Was ist passiert? Verschweigen Sie mir nichts. Hatte sie einen Unfall? Ist sie bereits... Oh Gott! Großer Gott! Doktor, beruhigen Sie sich. Der Anruf betraf nicht Ihre Gattin. Oder Herr Kleefisch, betraf er Sie? Wieso denn? Krajek, die Betriebsfeuerwache. Kleiner Schwelbrand in einer Trafozelle. Schon erstickt. Produktion unbehelligt. Herr Dr. Clown, da hören Sie es. Ihre Gattin ist außer Gefahr. Alles wird gut werden. Was heißt außer Gefahr? Scheu, da sind Sie blendend. Dr. Clowns Gattin ist doch gar nicht in den Vorfall involviert. Sie lebt. Selbstverständlich. Warum ruft sie dann nicht an? Wir hatten vereinbart, dass sie mich bis 2:45 anrufen würde. Jetzt ist es 2:30. Etwas stimmt nicht, ich spüre es. Sie wird schon anrufen. Vermutlich ist sie aufgehalten worden. Eine Bagatelle. Ich bin in Sorge. Die hohen Unfallzahlen, meine Herren. Glauben Sie nicht, der Clownsberuf wäre ein heiterer Beruf. Der Clownsberuf ist ein ernster Beruf. Scheitern als Lebensprinzip. Wer hält das aus auf die Dauer? Das ist bekannt. Spaßmacher sind melancholisch. Wesensmäßig. Wesensmäßig bin ich heiter. Als Mensch. Und auch als Ehemann. Fragen Sie meine Frau. Nur meinen Beruf nehme ich ernst. Todernst. Salto mortale. Meine Herren, wissen Sie, was das heißt? Der professionelle Clown muss den Salto mortale beherrschen. Ich beherrsche ihn noch mit 71 Jahren. Sehen Sie selbst. Hä? Ein Salto mortale rückwärts aus dem Stand gesprungen. Mit 71 Jahren? Wie ist das möglich? Es ist möglich. Durch Willenskraft und unendlichen Trainingsfleiß. 2000 extra, wenn Sie den Salto in einen der Spots einbauen. Zum Beispiel mit der H24er Wildkrautfräse. Bei meinen Auftritten springe ich den Salto mortale fast nie. Ich trainiere ihn nur außerhalb der Vorstellung. 1963 sprang ich ihn auf der Insel Rhodos und 1981 während einer Tournee durch die Arabischen Emirate. Dort gilt es als Brüskierung, wenn ein Clown seinen Auftritt ohne einen einzigen Salto mortale beendet. So, in den Arabischen Emiraten auch? Ja. Das ist bemerkenswert. Rhodos, Arabische Emirate. Uralte kulturelle Verflechtung. Meine Frau dringt schon lange in mich, den Salto mortale auch aus meinem Trainingsprogramm zu streichen, da ich ihn bei meinen Auftritten praktisch nie verwende. Aber ich streiche ihn nicht aus meinem Trainingsprogramm. Ich muss den Salto mortale beherrschen. Professionalität, verstehen Sie? Ein Salto mortale bei der Arbeit mit der H24er Wildkrautfräse. Ich prognostiziere Absatzsteigerung um 50%. Lippert, ich warne. Kindlicher Nachahmungstrieb, Unfallgefahr und das mit der H24er Wildkrautfräse. Besser, wir lassen da die Finger von. Wo ist mein Schuh? Ihr Hund hat meinen Schuh weggetragen. Welcher Hund? Welchen Schuh? Es ist kein Hund da, Herr Dr. Klau. Ein Hund in der Chefetage der Firma Horter? Krankengeräte? Absolut undenkbar. Wo ist dann mein Schuh? Ich bin mit zwei Schuhen zum Salto Mortale abgesprungen. Jetzt habe ich nur noch einen an. Folglich muss ich den zweiten verloren haben. Bei der Landung vermutlich. Doch wo ist er hingekommen? Ich sehe ihn nicht. Er kann nicht weit sein. Der wird unter einem Sessel liegen. Der Hund? Der Schuh. Schröder, tauchen Sie. Liegt er nicht? Er liegt nicht da. Ich habe es erwartet. Suchen wir nicht den Schuh, meine Herren. Suchen wir den Hund. Es gibt keinen Hund. Wie oft soll ich es noch sagen? Schreien Sie nicht. Wo ist der Schuh, wenn hier kein Hund ist? Herr Doktor, was schaut denn da aus Ihrer Rocktasche? Ein Hund? Ein Schuh. Bravo. Und ich krieche am Boden rum. Tatsächlich, er ist es. Wie kommt der Schuh in meine Tasche? Kleine Zerstreutheit. Nobody is perfect, Doc. Ein Mysterium. Könnte ich noch eine Flasche Mineralwasser haben? Selbstverständlich. Fräulein Wirt, noch ein Mineralwasser. Kohlensäurearm, raumtemperiert für Dr. Clown. Natriumarm. Natriumarm. Sofort, Herr Direktor. Die Weltöffentlichkeit, ausgenommen die Rhodisch-Emirat-Arabische, hat keine Ahnung, dass ich in der Lage bin, aus dem Stand den Salto Mortale zu springen. Nicht nur einen Salto Mortale, mehrere Salti Mortali. Ich werd's Ihnen beweisen. Fantastisch, das ist ja echt fantastisch. Vier Salti Mortali aus dem Stand in Folge. Drei. Ich zählte drei. Es waren drei, nicht vier. Direktor... Klefisch. Chefdirektor Klefisch, der Initiator der Kampagne. Die Idee kam von mir, Schröder. Subdirektor Schröder. Angenehm, Clown. Selbstverständlich, meine Herren, kann ich auch vier Salti Mortali in Folge springen, wenn mir der Sinn danach steht, augenblicklich... Steht er mir aber nicht danach. Drei sind genug. Drei sind genug, aber echt, mit 71 Jahren. Kommt Rivel mit 71 Jahren noch den Salto Mortale springen? Oder Grock, der große Grock? Grock, ja. Rivel, nein. Rivel, nein? Der große Rivel? Merkwürdig. Oder, Moment, Rivel, ja, Grock, nein. Ja, so, glaube ich. Rivel beherrscht ihn noch. Mit 71 Jahren. Im Gegensatz zu Grock. Chaplin sprang ihn bis fast 80, habe ich gelesen. Moment. Sie bringen mich aus dem Konzept, doch. Grock, ja, Rivel, nein. Grock sprang ihn bis 72, Rivel nur bis 66. Ein beginnendes Hüftleiden. Von Rivel oder von Grock? Was ist los? Doch nicht Chaplin, der war topfit, zeugte als Greis noch Kinder. Noch eine Flasche Mineralwasser, natriumarm, raumtemperiert für Herrn Dr. Clown. Was will dieses Girl hier? Wie bitte? Aber Herr Dr. Clown, Fräulein Wirt, unsere Sekretärin. Sehr zum Wohl, Herr Dr. Clown. Zu enger Rock? Sowas gehört sich nicht. Nicht in der Maschinenbaubranche. Reden wir endlich Tacheles. 6 Spots zu 25, respektive 8 Spots zu 20. Doch, ich besinne mich. Sie war schon mal hier und versuchte, mich anzumachen. Ich schätze sowas nicht, Gentlemen. Ich bin verheiratet seit 39 Jahren. Wieso Sie anzumachen? Sie brachte Ihnen Ihr Wasser, nichts weiter. Kann es sein, Herr Doktor, dass durch die vielen Salti Mortali irgendwie Ihre Gehirnfunktionen beeinflusst? 4-mal. Das erklärt alles. Das Gehirn wird beim Salto Mortale regelrecht umgewälzt. Gedächtnisausfälle sind danach absolut natürlich. Hat meine Frau schon angerufen? Habe ich mit ihr gesprochen? Nein, bisher nicht. Wie spät ist es? 3:45. Dann muss sie angerufen haben. Ich kenne meine Frau. Vermutlich haben Sie es vergessen. Es sei denn, dieses Vorzimmerflittchen hat den Anruf verschludert. Dr. Clown, wir dürfen doch bitten. Wozu sitze ich hier, gell? Gebe ich eine Autogrammstunde? Oh, verehrtester Herr Dr. Clown, besinnen Sie sich. Unsere Werbekampagne. Portak, Gartengeräte, Schredder, Mäher, Heckenschneider. Die bekannt, bedienungsleicht. Vielleicht hat Ihre Gattin recht. Sie sollten die Saltospringerei aufgeben. Zumindest... Das ist sie! Elke, warum rufst du mich nicht an? Seit Stunden sitze ich hier und... Was ist? Ochse! Doch nicht Ihre Gattin. Irgend so ein Spinner, sein Kabelschacht brennt. Dreieck! Heiliger Strohsack! Freund Wirt, rufen Sie 081. Rapport, was passiert ist. Klar? Verstanden. Unlängst wollte ich mich mit meiner Frau in einem italienischen Speiselokal treffen. Ich war da. Meine Frau war nicht da. Und warum nicht, meine Herren? Warum? Der Chauffeur hatte 2 Straßennamen verwechselt. Freund Wirt, was ist? 081 spricht noch. Bleiben Sie dran. Ich war in quälender Unruhe. Das können Sie sich denken, wo meine Frau die Pünktlichkeit in Person ist. Wir sind alle beide die Pünktlichkeit in Person. Meine Frau aber ist noch entschiedener als ich, obwohl auch ich, meine Herren Waschmaschinenhersteller, die Pünktlichkeit in Person bin. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Präzision. Unerlässliche Eigenschaften im Artistenberuf. Dann wird. Sekunde noch. Und damit auch im Clownsberuf. Im Clownsberuf mehr als in jedem anderen. Clownskunst, Präzisionskunst. Der Dichter kann zuweilen gammeln, der Clown niemals. Herr Direktor Lippert. Ja, Frau Wirt. Die Lackiererei, unerklärliche Rauchentwicklung. Dreieck hat vorsorglich räumen lassen. Alarmstufe? 3. Sie sind schon dran. Vermutlich ein defekter Isolator. Kontakt halten, klar? Mach ich. Wenn Sie zu tun haben, kann ich ja gehen. Nein, Herr Dr. Clown. Nur eine kleine Betriebspanne in Kürze behoben. Die Leitung muss frei bleiben. Meine Frau kommt nicht durch. Die Zentrale managt das. Kein Anruf bleibt hängen. Lassen Sie im Hotel anfragen. Am Ende ein Missverständnis, dass meine Frau längst zurück ist und auf meinen Anruf wartet. In Ordnung, Herr Doktor. Fräulein Wirt? Moment, Herr Direktor, da kommt gerade eine Message. Von Kajek? Ursache geklärt. Ein überhitzter Trafo, schon vom Netz genommen. Alarm aufgerufen. Na, Gott sei Dank. Dann rufen Sie Dr. Clowns Hotel, Fräulein Wirt. Welches ist das? Welches ist das? Das Splendid. Das Splendid. Nein, das Claridge. Nein, das Claridge. Text? Dr. Clown fragt an, ob seine Gattin zurück Frau ist. Frau Dr. Clown! Clown! Elke. Ja, schon gut. Suite Nummer 1, die Präsidenten-Suite. Die Präsidenten-Suite. In Ordnung, ich gebe Bescheid. Alles klar. Ich springe heute keinen Salto Mortale mehr. Ich bin heute schon 12 Salti Mortali gesprungen. Das reicht. 12? 9 im Training und 3 hier. Hier 4. Insgesamt 4. 4 Präzisionssalti. Ich vergesse ihn nie. Großer Gott. Dr. Clown, was haben Sie? Können Sie nicht rechnen? 9 und 4? 13. Aus dem Weg! Ja. Schnell! Aber Dr. Clown, wollen Sie meinen Hinz? Halt, halt! Hey! Sind Sie wahnsinnig? Oh, sorry. Wie können Sie mir in den Absprung fallen? Ich könnte tot sein. Tut mir echt leid. Ich dachte, Sie wollen nur... Dachte, haben Sie Scheiße im Hirn. Einen Artisten beim Todessprung stören. Das kann nur einem Hobbygärtner einfallen. Meinem Wagen, die Sitzung ist geschlossen. Aber lieber Herr Dr. Clown... Verehrter Meister... Claridge. Frau Dr. Clown hat Hotel vor 14 Minuten wieder verlassen. Fahrziel unbekannt. Die Quittung. Quittung, wieso? Hat sie eine Nachricht hinterlegt? Keine Nachricht. Natürlich keine Nachricht. Was erwarten Sie? 13 Salti Mortali. Sie ist entführt worden. Ein Entführungskomplott. Ich habe meine Frau auf dem Gewissen. Alles ist aus. Hey, Doc, bleiben Sie auf dem Teppich. Nichts ist passiert. Das Ganze ein Missverständnis. Ihre Gattin wird nur was besorgen. Gleich zurück sein. Kein Artist des Universums würde es wagen, an einem Tag 13 Salti Mortali zu springen. Das muss in einer Katastrophe enden. Elke, verzeih. Jetzt sind's ja 14. Mit dem letzten Sprung sind es 14. Die Gefahr ist gebannt. Der letzte Sprung war ein reiner Retuschiersprung ohne Gewichtungswert. Ich kenne die Regeln. Fräulein Wirth, erneuern Sie Anfrage Claridge im 3-Minuten-Takt. Beilageänderung Nachricht, klar? Verstanden. Aber Sie haben doch Ihre Kunst. Allen Aberglauben überstrahlt Ihre Kunst. Die vielen wundervollen Nummern, die Sie der Welt geschenkt haben. Teekannennummer, Lichtstrahlnummer, Eierkorbnummer. Doch nicht die Eierkorbnummer. Herr, ich bin befremdet. Befremdet? Wieso? Die Eierkorbnummer ist zweifelsohne meine schwächste Nummer. Sie gehört nicht hierher. Meine Frau riet mir sogar schon mehrfach, sie ganz aus meinem Repertoire zu streichen. Aber die Eierkorbnummer ist doch umwerfend. Wie Sie die Eier bravourös durch alle Gefahren bringen und am Ende doch noch zerteppern. Mir kamen die Tränen vor Lachen. Mir auch. Das Publikum liebt meine Eierkorbnummer. Alle Zirkusdirektoren verlangen sie von mir. Ich selbst liebe meine Eierkorbnummer nicht mehr. Meine Frau hat sie sogar von Anfang an abgelehnt. Das Urteil meiner Frau unbestechlich. Irgendwas riecht. Angesenkt. Hm? Finden Sie nicht auch, Lippert? Hm. Sind vermutlich die EDV-Monteure, die paffen wie die Dampfloks. Also die Eierkorbnummer, die müssen Sie einbauen. In einen der Spots. Kein Wort mehr über die Eierkorbnummer. Ich bin nervös genug, meine Herren. Diese drückende Schwüle. Die mögliche Entführung meiner Frau. Man wird Millionen für ihre Freilassung fordern. Wir haben einen Vertrag vorbereitet. Es fehlen nur noch die Zahlen. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten... Schicken Sie ihn ins Hotel, Claridge. Die Präsidenten-Suite. Nein, ich kann nicht länger bleiben, meine Frau. Anruf Direktion Claridge. Kreditkartzentrale meldet... Was? Lastschriftkonto Elke Clown Deutschmark 607 zugunsten Schuhhaus Tomaselli. Buchungszeit 14:38. Ende. Danke, Fräulein Wirth. Na bitte, Dr. Clown. Sekunde mal, ja? Fräulein Wirth. Herr Direktor Lippert? Was ist mit Kajek? Hat er sich noch mal gemeldet? Irgendwas hakt da. Der Anschluss ist dauerblockiert. Ich versuch's über Hausnet. Machen Sie Druck. Ende. Herr Dr. Clown, Sie sehen, Ihre Ängste waren unbegründet. Die Frau Gemahlin ist beim Einkaufsbummel. Wir können uns guten Gewissens unserem Vertrag zuwenden. Ja, okay. Gehen wir's an. Schuhhaus Tomaselli? Da kauft sie nicht. Wie bitte? Ein Komplott, ich wusste es. Man hat ihr die Kreditkarten abgenommen. tätig Tarnkäufe. Meine Frau verabscheut Thomas-Elli-Schuhe. Sie trägt ausschließlich Omega- und Turing-Modelle. Na, das werden wir gleich haben. Keine Polizei! Sind Sie der Satans? Wieso denn? Ich wollte doch nur... Sie wollten telefonieren, ich hab's klar gesehen. Um den Chef von Thomas-Elli anzuläuten, ein Freund von mir. Raus! Hä? Verschwinden Sie auf der Stelle! Entweder Sie gehen oder aber, ich! Aber, hochverehrter Herr Dr. Clown! Und Sie sind gleich der Nächste, merken Sie sich das! Nein, also das ist ja wirklich... Alle Wertschätzung, alle Bewunderung. Die Session läuft aus dem Ruder. Lieber Doktor, das geht nun wirklich zu weit. Immerhin sind Sie... Schweigen Sie! Nein, es ist nicht zu fassen. Werbespots, 20 Sekunden für 3000 Mark. Man verhöhnt meine Kunst. Womöglich haben Sie sogar meine Frau kidnappen lassen, um mich hier unter Druck zu setzen. Sie sind Polypen! Wie bitte? Verflucht nochmal, Clown, das reicht aber. Wenn Sie unbedingt ausrasten... Diplomatie! Liebster, allseits verehrter Künstler... Ja? Blitzrundfax Krajek, mysteriöse Hitzebildung unter Montageblock C, für Evakuierung bereithalten... Stellen Sie doch diese Quatschtante ab! Nie in meiner Karriere habe ich mich für Werbung hergegeben. 45 Jahre Clown und kein einziger Werbespot. Und nun kommen Sie da hier, da angehortagt. Aber weißt du, Sie haben doch selbst... Das wird mir zu dumm. Ich bin nebenan, die Lage checken. Alles klar, Lippe. Kommen Sie nicht wieder, Sie Salto-Sabotant. Bis dann. Herr Dr. Clown, ich verstehe Ihre Logik nicht. Bei unserer telefonischen Vorabklärung waren Sie durchaus geneigt. Ich habe vor Chu Enlai gespielt, meine Herren, vor Präsident Kennedy, vor Königin Elisabeth II. Von England. Ja, ja, Dr. Clown, wir wissen um Ihre Bedeutung. Spielten Sie nicht sogar vor dem japanischen Tenno? Vor dem Tenno? Nein. Nicht? Oder doch? Doch, ich glaube mich zu erinnern. Ein Pressefoto. Vorn Biko mit Eierkorb, hinten der Tenno samt Familie und Hofstaat. War das der Tenno? War das nicht der Schah von Persien? Der Schah? Meine Frau wüsste es sofort, aber sie ist ja nicht auffindbar. Wir werden es abklären. Hatte der einen Spitzbart? Wer? Der Tenno oder der Schah? Na, dieser Giftzwerg mit der schlecht sitzenden Hose, er verstand meine Kunst nicht. Nicht ein einziges Mal gelang es mir, ihn zum Lachen zu bringen. Das war nicht der Schah, der Tenno wohl auch nicht. Vielleicht Haile Selassie oder Ulbricht. Ja, schon möglich. Für unsere Verhandlung ist es unerheblich. Ulbricht war es nicht, ne. Der schenkte mir ein Erinnerungsfoto mit persönlicher Widmung. Ja, womöglich war es Mahatma Gandhi. Der trug keine Hosen. Der war es erst recht nicht. Lassen wir es. Im Fabrikhof werden Reifen verbrannt. Das ist umweltschädlich. Sie sollten dem Hausmeister die Leviten lesen. Verdammt, das sieht nicht gut aus, Schröder. Wo Lippert bleibt, gibt hoffentlich Nachricht, falls nötig. Ein mörderischer Tiefdruckeinbruch. Weshalb sitze ich überhaupt noch hier? Wasser ist auch nicht mehr in der Flasche. Fräulein, wäre noch ein Wasser für Dr. Clown. Nein, im Moment nicht machbar, Kollegen. Hier ist der Deibel los. Ja, natürlich. Alles ist wichtiger als meine Kunst. Typisch Großkapital. Herr Dr. Clown, in Anbetracht Ihrer Weltbedeutung einerseits sowie der etwas drängenden Umstände andererseits, könnte ich versuchen, in kommissarischer Funktion und vorbehaltlich Billigung durch den Aufsichtsrat unseren Honorierungsvorschlag für die 8 Werbespots von 30.000... 100! Was? 1.000? Völlig undenkbar. 100.000, lieber Freund, Sie scherzen. Dollar. Und Rückgabe meiner Gattin in einwandfreiem Zustand. Nein. Da müssen wir passen. Herr Klefisch, vielleicht sollten wir doch diesen Tartello anfaxen. Oder den anderen, Grübig. Ja, gute Idee, Schröder. Lassen Sie die Agenten orten. Ich spiele Oboe. Womöglich wussten Sie es nicht, ich spiele Sie meisterhaft. Oboe? Ah ja, was interessiert das jetzt? Also ich erinnere mich zwar an eine Nummer, wo sie Anstalten trafen, ein Oboen-Konzert zu geben, doch das Konzert kam nicht zustande. Das Konzert kam nicht zustande, selbstverständlich nicht. Clowneskes Prinzip, Sie besinnen sich, ewiges Scheitern. Ja, schon gut. Lippert, sind Sie noch da? Was ist denn nun, Mensch? Die Jungs haben jetzt Sauerstoffmasken. Schweinerei im Block C. Sprinklerventile klemmen. Der Rauch kommt aus der Klimaanlage. Wird ungemütlich. Sekunde, Krajek ruft. Kontakt halten, Lippert. 40.000. Äußerstes Angebot, Doktor. Mach. Selbstverständlich. Wo bleibt mein Mineralwasser? Mein Hals ist trocken. Obron spielt meisterhaft, trotzdem kein Konzert. Paradox. Paradox. Genau, Clowns Kunst. Gesamte menschliche Existenz. Paradox. Ich übe, meine Herren, täglich 2 bis 3, in Ausnahmefällen sogar 4 Stunden Oboe. Mit dem einzigen Ziel, sie in meiner Konzertnummer nicht zu spielen. Klimaanlage stoppen! Schalter nach links, Schilder! Nach links! Eine Flasche Mineralwasser, natriumarm, raumtemperiert, für Herrn Dr. Clown. Die letzte, die da war. Danke, mein Kind. Wenn ich sie von hinten sehe, erwacht im Clown der Saattür. Oh. Wir müssen zum Abschluss kommen, Dr. Clown. Ihre Antwort. Die Oboe ist der Schlüssel zu meiner Kunst. Niemals könnte ich die Konzertnummer so bringen, wie ich sie bringe. Nicht einmal annähernd so bringen, wie ich sie bringe, wenn ich nicht täglich 2 bis 3, in Ausnahmefällen sogar 4 Stunden Oboe übte. Obwohl das Konzert, wie Sie wissen, in der Nummer gar nicht zustande kommt. Verweigerungskunst! Aber was ist denn, Schröder? Was putzen Sie da rum? Luft. Frischluft. Fragen Sie im Hotel, ob es Neues im Entführungsfall meiner Frau gibt. Vielleicht ist eine Lösegeldforderung eingegangen. Ich erwarte, dass Sie mir die Summe vorstrecken werden. Wieso? Dr. Clown, die gemutmaßte Entführung Ihrer Gattin. Schweigen Sie, ich brauche meine Frau. Alles wird ins Lot kommen, nachdem man wieder atmen kann. Brandtier lokalisiert. Isolierbatten im Verteilerschacht. In ein paar Minuten ist das Ding gelaufen. Ja, wurde auch Zeit. Wir wären fast erstickt. Ich hab's ja gleich gesagt. Schmeißen Sie den Hausmeister raus. Reifen und hochverbrennen. Der Kerl gehört in die Klapsmühle. Wie weit haben Sie ihn, Kleffisch? Akzeptiert er? Rätselhaft, Flipper. Der ganze Vorgang rätselhaft. Herr Dr. Clown. Unterbrechen Sie mich nicht. Woran scheitert mein Konzert? An der Tücke des Objekts. Ausgezeichnet, junger Mann. Sie werden es noch weit bringen. Das Konzert scheitert wie alles irdische Streben an der irdischen Materie. Reiner Geist. Reine Kunst. Utopie. Ja, aber unsere Kampagne. Wir müssen disposen, ordern, kontakten. Wer will 100.000 Dollar? Dr. Clown! Drücken Sie mir nicht schon wieder dazwischen, Sie Artistenschreck! Verdammt nochmal! Blitznachricht Hotel Claridge. Frau Elke Clown durchquert paketbepackt die Halle. Verfassung ausgezeichnet. Ende. Na, also haben wir's nicht gesagt, Herr Dr. Clown. Alles verletzt. Was ist? Bin ich denn plötzlich unter lauter Irren? Herr Dr. Clown, man ahnt es nicht, wenn man Ihre Konzertnummer sieht. Dass es eine derart virtuose Beherrschung des Instrumentes erfordert, ein Konzert nicht zu geben. Zum Kuckuck, was ist hier los? Ich kapier kein Wort. Hortag, Action, Effizienz. Der Clown bringt alles durcheinander. Stellen Sie die Ventilation an. Man kommt ja um vor Hitze. Verehrter Mr. Clown. Ruhe! Einzig der nicht konzertierende oder scheiternde Künstler, also der Clown, ist zum Anstreben einer absoluten Vollkommenheit gezwungen, fast möchte ich sagen. Verdammt, der Clown im Urgrund seines Seins, ein verdammter. Nein, das begreifen Sie nicht. Sie sind Gartenzwerghersteller. Gartengeräte, Schredder, Meier, Heckensteiner, die bekannten Bedienungsleichen. Message Kreieck, Feuer aus, Anlagen wieder betretbar. Ich darf mich verabschieden. Was? Jetzt, nachdem wir endlich die Probleme los sind? Das können Sie uns nicht antun, mein Bester. Hortag, Hornberger schießen, das darf nicht wahr sein. 50.000, letzte Offerte. Mark, selbstverständlich. Bedauere. Mensch, Biko! Meine Herren, ich kann nicht länger bleiben. Ich muss nach meiner Frau sehen. Ich muss Oboe üben. Aber Maestro! Pico der Größte! Vielleicht ein anderes Mal. Mit meiner Frau. Es war ein Fehler von mir, ohne meine Frau herzukommen. Die gesamte Männermenschheit ohne Frauen. Verloren. Schreiben Sie sich's in die Firmenchronik. Verdammt nochmal, Doc! Dann schreiben Sie es nicht rein, es spielt keine Rolle. Clowns, Kunst, Konzert, das nicht zustande kommt. Sie hätten es vorhersehen können. Und nun bitte ich um meinen Wagen. Herr Dr. Clown, nein, also wirklich. Das ist meine Frau. Sagen Sie ihr, ich bin schon unterwegs. Sagen Sie ihr nichts von meiner Angst. Sagen Sie ihr doch einen schönen Gruß. Und es ist alles in bester Ordnung. Juhu!